Gelassenheit und Übereinstimmung. Und das ist die Übereinstimmung oder der Konsens von Gelehrten, die fähig sind, Urteile von den Beweisen oder durch die Beweise abzuleiten, in einer Zeit, dieser Konsens oder die Übereinstimmung von Gelehrten, in bestimmten Zeit, die natürlich fähig sind, Urteile oder Regeln abzuleiten, bezüglich eines Thema in der Religion. Das ist Al-Ijma. Und wie schon erzählt worden ist, Al-Ijma, das wird der Konsens. Es gibt überhaupt keinen Gelehrten, der sowas widersprochen hat. Und zur Zeit von Sahaba war das möglich. In den anderen Zeiten ist das schwer, aber möglich ist das. Aber das ist schwer. Und da muss das Ijma' immer, das wird der Konsens, muss immer Grundlage haben. Und die Grundlage muss Koran und Sunna sein. Und das muss belegt sein. Das wird ohne Beleg, ist kein Ijma'. Kann man Bücher von Imam Ghazali und Rahim